Das dritte Hilfspaket für Griechenland, über das der Bundestag am Mittwoch abstimmen wird, bietet zwar keine absolute Sicherheit, dass es dem Land bald wieder besser gehen werde, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel im Sommerinterview des ZDF. Sie habe aber berechtigte Hoffnung, dass es gelingen könne, wenn die Regierung in Athen die beschlossenen Reformen auch wirklich umsetze. Merkel betonte, Deutschland habe sich mit seiner harten Haltung bei den Verhandlungen keinesfalls isoliert in Europa. Es hilft doch auch nichts, wenn wir jetzt alle nett miteinander sind. Und in 2-3 Jahren ist es noch schlechter, als es heute schon ist. Merkel zeigte sich auch optimistisch, dass der IWF sich im Herbst an dem Rettungspaket beteiligen wird, auch wenn dessen Chefin Christine Lagarde sich derzeit noch zurückhaltend zeigt. Diese Zurückhaltung dürfte es der Unionsfraktionsführung auch nicht leichter machen, diejenigen Abgeordneten umzustimmen, die am Mittwoch bei der Sondersitzung gegen ein weiteres Hilfspaket stimmen dürften. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und auch Fraktionschef Volker Kauder hatten die Beteiligung des IWF immer als wichtige Voraussetzung für eine Zustimmung hervorgehoben. Auch weil Berlin hofft, dass der IWF, der sein Engagement immer an strenge Auflagen knüpft, den Druck auf Athen erhöhen könne, die vereinbarten Reformen auch wirklich umzusetzen. In der Bild am Sonntag sagte Finanzminister Schäuble, die Reformen müssten von der griechischen Regierung Punkt für Punkt umgesetzt werden. Davon werde jede weitere Hilfe abhängig sein. Zuvor hatte Schäuble erklärt, auch deshalb werde das Geld nur schrittweise ausgezahlt. Die erste Tranche, die jetzt ja schon unmittelbar auch ausgezahlt werden muss, wenn entsprechend beschlossen wird, soll auf 26 Milliarden Euro sich belaufen. Davon sind 10 Milliarden für die Bankenrekapitalisierung vorgesehen, damit möglichst schnell auch eine Entwicklung in Gang gebracht werden kann, die es erlaubt, die Kapitalverkehrskontrollen wieder aufzuheben, was natürlich ganz wichtig ist, dass die griechische Wirtschaft schneller weiter sich dynamisch entwickeln kann. Gregor Gysi, der Vorsitzende der linken Bundestagsfraktion, kritisierte das Hilfspaket im Interview der Woche des Deutschlandfunk. Zwar gäbe es auch einige gute Ansätze, aber die meisten Milliarden, die zur Verfügung gestellt werden, dienen ja nur dazu, alte Schulden zu bezahlen. Es ist ein Kreislauf und das wird immer so weitergehen. Auch deshalb werde seine Fraktion dem Paket am Mittwoch voraussichtlich mehrheitlich nicht zustimmen. Jens Spahn, der parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, sagte der Welt am Sonntag, er rechne mit Gesprächen über Schuldenerleichterungen für Griechenland, wenn man sich erst einmal auf das dritte Hilfspaket geeinigt habe. IWF-Chefin Christine Lagarde hatte am Freitag deutlich gemacht, damit der Internationale Währungsfonds sich am dritten Hilfspaket beteiligt, müsse es zu weiteren Schuldenerleichterungen für Athen kommen. Dafür gäbe es durchaus Spielraum, sagte auch die Kanzlerin im Sommerinterview. Im Blick auf Verlängerung von Laufzeiten, im Blick auf Zinssätze haben wir Spielräume. Die haben wir auch in vergangenen Zeiten schon genutzt. Wir haben die Laufzeiten schon mal verlängert, wir haben die Rückzahlungsfristen schon mal nach vorne geschoben. Hier kann man in gewisser Weise noch weiter etwas tun. Allerdings machte Merkel auch deutlich, innerhalb der Eurozone gäbe es die Verabredung, dass es einen Schuldenschnitt nicht geben werde.